Kundgabe 3442. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.02.1945. Lichtwesen. Direkter Anruf Gottes. Alle Lichtwesen sind die dienstbaren Geister Gottes. Sie sind die Ausführenden des göttlichen Willens. Sie sind die Boten, die Kraft und Licht überbringen den Menschen auf Erden, wie auch den noch unreifen Seelen im geistigen Reich. Sie stehen in der Liebe und ergreifen daher alles Hilfsbedürftige, so wie dies Gottes Wille ist. Denn auch ihr Tun und Lassen untersteht dem göttlichen Gesetz, das dem Ausreifen des noch unreifen Geistigen zugrunde liegt. Die Liebe der Lichtwesen ist so groß, dass sie wahrlich nichts in der Not ließen, wenn ihnen nicht eine Schranke gesetzt wäre, von Gott aus. Und diese Schranke bestimmt der Wille des Menschen auf Erden, wie auch der Seele im Jenseits selbst. Jeder Gott zugewandte Gedanke und jede Bitte zu ihm oder den Lichtwesen um Hilfe reißt diese Schranke ein. Denn nun dürfen diese tätig sein nach ihrem Willen, der auch der Wille Gottes ist. Sie empfangen ständig Kraft aus Gott. Sie sind also mächtig und können darum den Bittenden und zu ihnen rufenden Wesen jede Hilfe angedeihen lassen. Sie können den Menschen auf Erden schützen. Sie können ihn belehren und leiten auf den rechten Weg. Sie können Not lindern, wie sie aber auch den Menschen in schwere Lebenslagen führen können, so er diese um seiner Seele willen benötigt. Jeder Gott zugewandte Gedanke gibt ihnen diese Möglichkeit. Denn nun sind sie auch von Gott, der Obhut jener Lichtwesen, übergeben, die immer nur die Ausführenden des göttlichen Willens sind, die Gott tätig werden lässt zu ihrer eigenen Beglückung. Denn das lichtvolle Geistige hat den Zusammenschluss mit ihm schon gefunden und wirket und schaffet aus seiner Kraft in seinem Willen. Darum genügt stets das Gebet zu Gott um Hilfe in der Not, dass auch seine Boten tätig sind und das Erdenkind umsorgen und behüten. Und ebenso ist jeder ins geistige Reich gesandte gute Gedanke Verbindung herstellend mit jenen Wesen, die jede Gelegenheit nützen, um ihre eigentliche Mission auszuführen, den Menschen lichtvolle Gedanken zu übermitteln, sie recht beten zu lehren, ihr Verlangen nach Gott zu erhöhen, sie zur Liebetätigkeit anzuregen und also ständig in erlösendem Sinne sich der Menschen anzunehmen, die ihnen zugewandt sind, durch Gebet und gute Gedanken. Immer ist der Mensch von diesen Lichtwesen umgeben, jedoch völlig unwirksam bleiben sie, so er keine Verbindung mit ihnen herstellt, so er nicht an ihr Vorhandensein und an ihre Kraft glaubt, sich also nicht ihnen bewusst übergibt mit der Bitte um ihre Fürsorge und Betreuung. Denn sie sind laut göttlichem Gesetz verhindert, dem Menschen ungerufen zu Hilfe zu kommen, da diese Hilfe keinen geistigen Erfolg zeitigen würde, sondern ihm die Gelegenheit genommen wäre, aus innerstem Antrieb Gott um Hilfe anzugehen, also die Verbindung mit ihm herzustellen, die Voraussetzung ist, um Kraft zum geistigen Reifen zu empfangen. Die Verbindung mit Gott herzustellen ist so überaus wichtig, dass jede Gelegenheit dazu genutzt werden soll. Und darum soll der Weg zu ihm direkt gegangen werden. Denn er selbst hat den Menschen das Gebet gegeben als Brücke zu ihm, die er beschreiten kann, immer und überall. Es ist das Gebet eine Gnade Gottes, durch die er sich selbst erreichbar macht für jeden Menschen. Und diese Gnade soll genützet werden, denn sie hat einen unschätzbaren Kraftzustrom zur Folge, der wieder durch seine Boten den Menschen vermittelt wird, nach seinem Willen. Es können die Menschen schöpfen aus diesem Gnadenquell, denn niemals werden sie erfolglos zu ihm rufen, selbst wenn sie irdisch den Erfolg nicht gleich verspüren. Doch die Seele wird niemals leer ausgehen, weil jeder Anruf Gottes unzähligen Lichtwesen die Erlaubnis gibt, in liebender Fürsorge tätig zu sein, und der Mensch dadurch geistig reifet. Denn Gott und das lichtvolle Geistige sind eins. Was Gott will, führen seine Engel aus. Und es kann der Mensch sich ständig behütet und umsorgt wissen, so er innig Gott anrufet um Hilfe und seine Gedanken bittend sendet, in das geistige Reich. Amen.